Transformation ist messbar. Im Numen der Station, Radio 226. Das war Juliane Werding. Juliane? Was, Juliane? Das Lied hat gestern Ulrike Zöllner mitgebracht, die hier aus ihrer illustrierten Interviewreihe mit Leuten aus der UdK vorgelesen hat und hat dieses Lied mitgebracht, weil sie es super motivierend findet. Wir machen weiter mit Werbung für die Telefonhotline. Keiner ruft an, niemand hat Probleme, keiner braucht Hilfe. Was ist hier los? Greg? Yeah. I'm ready. Ready for your problems. Bring them to me. What's happening? What's happening now? Well, we seem to miss out on the physiopolitical movements today, as our personal trainer seems to still practice in Slumberland somewhere. Well, fair enough, she's a hard worker. So I simply assume that you are keen on practicing your body anyway, and you probably also remember still the exercises from yesterday and the day before. Und nochmal auf Deutsch. Was man natürlich unbedingt braucht, nach 3 Tagen intensivem Radio machen, ist der Morgensport, welcher heute leider entfallen muss, denn unsere Radiosportlerin hat sich ihren Schlaf sicher redlich verdient. Für die spiele ich jetzt aber ein Lied, was ich selbst produziert habe, indem ich eine alte Schlagerkassette vom Flohmarkt auseinandergenommen habe das Band langgezogen habe und danach linksrum wieder in die Kassette eingefädelt habe. Und so hört sich's an. Guten Morgen, liebe Grüße und bis gleich. I thought shuffling again a little bit more through the moving day. So I just go and look for where we parked the records yesterday. Just a second. 2, 2, 6. La Radio de la Culture Visuelle. Are you listening? Are you listening to the radio? If you're in the main hall, this is the radio on the floor. Listen to me. Bring your head closer, closer to the speaker. I have something to say to you. Something important. Something that will change your life. Listen. Listen now. Listen in. This is the most important announcement that you will ever hear in your entire life. Please, please do not shy away from listening what I am about to tell you. Some people have decided in the past not to listen to what is about to be said, and they suffer. They suffer deeply and for a long, long time. Closer. Closer. Yes. Closer still. Closer still. This is the Noise Forest radio edit. Homage to David Tudor from Kim Cascone, Brendan Dougherty and Guido Hannibal. Das ist im Programm, allerdings erst später. Ihr hört sozusagen in die Zukunft. Es ist die Aufnahme einer Klanginstallation aus dem Jahr 2008. Große metallische Objekte von Motoren angetrieben und mit Kontaktmikrofonen, Resonatoren und Feedbackschleifen ausgestattet, die einen eigenen musikalischen Kosmos entfalten. Und danach geht's weiter mit einem Live-Jodel-Kurs.

Hallo Doreen. Live hier zu Gast ist Doreen Kutzke und die ist die Jodelschule Kreuzberg. Hallo, herzlich willkommen zu 45 Minuten Jodelmusik und interaktiven Jodelkurs. Also wer mitmachen möchte, muss laut sein. Habt keine Scheu, vor eure Radiogeräte zu gehen und auch über Skype mitzumachen. Sucht euch einen schalldichten Raum oder kommt hier in den Raum 226 zum Mitmachen. Ja, das Jodeln. Ich kann dazu ganz kurz was sagen. Und zwar ist es einfach eine Nonsens-Aneinanderreihung von Vokalen und Konsonanten. Es gibt nicht wirklich einen Code oder eine Übersetzung von den einzelnen Jodelsilben. Man kann sich natürlich aber auch, wie mit allen anderen Sachen, sonst auch eine Geheimsprache basteln. Wird oft angenommen, dass Jodel eine österreichische, schweizerische oder deutsche Sache wäre, aber letztendlich wird Jodeln überall auf der Welt praktiziert, also in Afghanistan, Georgien, Westafrika, Südafrika, Lappland, Sibirien, Australien, Nord- und Südamerika, die Pygmäen jodeln, also man kann wirklich auf einer Weltkarte überall Jodelspots entdecken. Und dazu habe ich halt auch ein bisschen Musik mitgebracht. Es gibt Pygmäen-Jodeling, es gibt Country-Jodeling und natürlich werden auch alle Techniken live on air trainiert heute. Also wenn man den Film Mars Attacks kennt, weiß man auch, dass Jodeln durchaus auch als Waffe eingesetzt werden kann. Zum Beispiel, um den Marsianern die Köpfe platzen zu lassen. Ich hoffe, hier platzen heute keine Köpfe und möchte eigentlich gleich anfangen zu erklären, was die Technik des Jodelns ist und die wir jetzt auch üben werden. Beim Jodeln wird die Stimme gebrochen zwischen der Brust- und der Kopfstimme. Das ist eigentlich eine Technik, die jeder Sänger vermeiden möchte. Dieser Bruch in der Stimme ist meistens mit irgendwas Negativem behaftet. Das hat viel mit Hysterie zu tun, wenn die Stimme wegbricht, oder Verzweiflung. Und beim Jodeln wird genau das forciert. Und es macht wahnsinnigen Spaß, das zu machen, die Stimme komplett unkontrolliert loszulassen. Aufgewärmt werden muss die Stimme dazu natürlich auch. Und ich gebe euch jetzt mal drei Aufwärmübungen, die ihr mitmachen könnt. Das eine ist das Lippenflattern. Ich mache es vor und ihr macht es einfach mit. Kann eigentlich jedes Kind. Und wenn man es nicht kann, dann legt man einfach die Finger an die Mundwinkel und dann geht das viel besser. Das zweite ist natürlich das Zungenschlagen und das geht so. Und nochmal. Okay, jetzt ist zumindest der Mund wach. Und jetzt kann man Vokale von oben nach unten und von unten nach oben probieren. Und ich probiere es jetzt mit einem I. I. Das Ganze mit einem E. I. Und ein O. O. Okay. Kommen wir zum ersten Teil, die Bruststimme. Die Bruststimme ist unsere ganz normale Sprechstimme, die Stimme, mit der wir auch rufen und natürlich auch singen, wenn wir nicht unbedingt ausgebildete Opernsänger sind. Und um die zu aktivieren, muss man eigentlich gar nicht, weil man benutzt die ja den ganzen Tag. Aber beim Jodeln wird die noch ein bisschen anders benutzt. Da wird wesentlich mehr Druck drauf gelegt. Es ist wirklich ein Ruf. Das Jodeln ist ein Ruf. Und man muss sich trauen, einen hässlichen Ton zu erzeugen. Es hört sich erstmal nicht schön an. Ich demonstriere das jetzt und lasse immer ein klein bisschen Luft hinten dran, damit man das nachmachen kann. Hey! Ho! Hey! Also die Motivation ist auf jeden Fall ein Ruf. Und wenn ich das jetzt länger ausdehne, dann mache ich das so. Hey! Ho! Hey! Ho! Das ist der erste Part vom Jodeln. Dann brauche ich natürlich die Kopfstimme und die kann man ganz gut aktivieren, indem man auch ein I ruft, also wirklich wie ein I. U. I. U. I. Das ist die andere Hälfte vom Jodeln. Wenn ich jetzt beide Teile zusammenfüge, dann darf ich zwischendurch nicht absetzen, zwischen der Brust- und Kopfstimme, sondern füge die so zusammen, dass ich das als einen Teil betrachte. Und zwar mit einem E und einem I. Und das geht so. E. Jetzt mit einem O und einem U. O. O. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter übt, kann man derweil ein Schäferlied von Rösi Paul hören. Und das kommt jetzt. Den Stamm der China ziert in der Höhe zu der Schafe groß und klein, zwischen der Garte in Ruhe. Gehör schon, wie sie blöcken muss zu der Kanten nur. Alle weiche Lecke drum rieft er ihnen zu. Komm, hallo, hallo, komm, hallo, hallo. Jalu, jalu, jalu, komm, hallo, hallo, komm, hallo, hallo. Yeah. griffe, wird sie verbiota. Dort in der Herrgott triumphe, muss er der Bart verlassen. Das dort in Litwa triess, es muss der Ausschaffer haben. Vom Hallo, Hallo, vom Hallo, Hallo. Ja, Lulu, Lulu. So, wieder zurück zum zweiten Teil. Diesmal von der Kopfstimme in die Bruststimme. Also wir gehen von oben nach unten und ich demonstriere das kurz. Und wie immer kann direkt mitgemacht werden. Rie. Also die Silben sind klar, Ri und Jä. Kompletter Nonsens. Jetzt gehe ich von oben nach unten und wieder nach oben. Und noch einmal. Und zu guter Letzt hänge ich eine vierte Silbe an und das ist noch das Die. Und jetzt hört sich's gleich schon nach Jodeln an. Und noch einmal. Und das nächste Stück, was kommt, ist von Shelley Hirsch und David Weinstein, und das kommt jetzt. Yeah. Weiter geht's mit dem Jodelkurs. Jetzt die nächste Stufe ist das schnelle Wechseln zwischen beiden Registern. Das heißt wieder zwischen der Brust- und der Kopfstimme einfach in größerer Geschwindigkeit hin und her zu wechseln. Und das macht man auch mit Silben wie je, hi oder ja, hu. Und das demonstriere ich mal. Je, je, je, je, je, je, je, je. Man muss einfach versuchen, die Stimme immer wieder hin und her schlagen zu lassen und dabei ganz viel Fokus auf die Bruststimme setzen. Die Kopfstimme kommt von ganz alleine. Also nochmal. Je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je. Das Ganze jetzt mit ja, hu. Ja, ho, ho. Und jetzt länger. Ja, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Jetzt im Wechsel. Okay, das einfach weiter üben. Und als nächstes möchte ich gern was von den Zurich Sisters anspielen, die auch die Cackle Sisters genannt werden, und man wird auch gleich hören, warum. Also zum Beispiel auch Jodeln als Vogelstimmenimitation. Way out in Arizona, in a town they call Winona, where the folks you meet all know a thing or two, lived a lad of great ambition, who had set as his life's mission to excel upon his ability to do. And he played a little tune on his Spanish guitar. He'd mingle with the song, the sweet refrain. In the evening in the cactus, he would get a lot of practice on his yodel. As the cattle he was trailing, you would always hear him wailing on his yodel. Once a big shot from the city heard him warbling the ditty, and a company was ordered. Then he said, "Look here, my sonny, you can make a lot of money with the yodel." And he'd play a little tune on his Spanish guitar. He'd mingle with a song, the sweet refrain. Then our hero took the tip and packed his grip and took a trip and soon was singing o'er the radio to you. If the Swiss heard what he's earning, green with envy they'd be turning when he soon he met a little maiden who with talent who was laden, and she fell for him like flowers for the dew. And he wished not to evade her, and he used to serenade her with his yodel-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de- refrain. Von den Zurich Sisters zum Country Yodeling ist es nicht weit. Und ganz typischer Vertreter beim Country Yodeling ist der Blue Yodel. Und Hank Williams, Jimmy Rogers, Bob Will, Wiley Gustafson und Patsy Montana haben den jeweils praktiziert. Und der Blue Yodel ist in seiner Form deswegen so besonders, weil das Jodeln ganz oft nur zum Freudenausdruck oder Kommunikationsmitteln eingesetzt wurde. Aber in der amerikanischen Country- und Roots-Musik ist er halt auch das erste Mal als wirklich trauriger Ruf, als Lovesick-Jodel oder auch Heimweh-Jodel eingesetzt worden. Und den können wir jetzt üben. Den kennt man wahrscheinlich, wenn man den hört. Ich mache den einmal vor. Der geht: Jodelei, jodelau, jodelei. Die Silben jetzt auf Amerikanisch: Jodelei, jodelahu, jodelei. Und nochmal: Jodelei, jodelau, jodelei. Und einmal noch: Jodelei, jodelau, jodelei. Und von hier geht's direkt zum Lovesick Blues. Sam, you sure do look like you got the miseries. Man, I ain't got no miseries. I'm got the blues. That's what's the matter with me. The birds singing in the trees and the sun am shining. You shouldn't have no blues. I know I shouldn't have them, but I got every known indication of being in that condition. Oh, what's the matter? Did they lock up your bootlegger? No, it's worse than that. I went home this morning and peeped through the window. That sweet thing of mine had done caught out. So now I got them lovesick blues. I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. I'm in love with a beautiful gal. But she don't care about me. To make her love me, I tried. Lord, I was sad and I cried. But she just refused. And ever since my mama's gone away, I've got them lovesick blues. I got a feeling called a blues since my mama said goodbye. It seems I don't know what to do, do, do. All I do is sit and cry. Oh, Lord, the last long day we spent alone, I'm yearning for it, yeah. It thrills me, fills me with a kind of loving. I never will forget the way she called me sweet daddy. It was just a beautiful dream. I hate to think it's all over. I lost my heart, you see. Oh, Lord, I got so used to her somehow. But I know by heart it's like a papa now. It's awful when you're lonesome. You got them lovesick balloons. Oh, Lord. Das war Patsy Montana, I Wanna Be a Cowboy Sweetheart. Und das war's auch schon mit dem Country-Jodeling. Es geht weiter mit Jodeln in zeitgenössischer Musik. Jodeln kann natürlich auch als Instrument eingesetzt werden, weil man arbeitet ja mit seiner Stimme. Das heißt, ich kann in jeglicher Stilrichtung mit meiner Stimme experimentieren. Zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeit, Jodelsilben zu loopen. Also indem man die halt natürlich auch selbst loopt. Und das kann ich kurz vormachen und wir können das wieder zusammen üben. Rie, rie, rie, rie, rie, rie, rie, rie, rie. Das geht mit jeder anderen ausgedachten Kombination auch. Zum Beispiel. Und hier als nächstes ein kleines Beispiel von Jodel Looping. Das waren die Jodel-Loops Und als nächstes kommt ein Stück von den Parabels und das heißt Lehidi. Dem kleinen Parabels-Ausflug, Lehidi, gibt es jetzt eine Pygmäen-Scheidung zu bejodeln, und zwar von Francis Baby, der The Pygmy Divorce jodelt. Woman, why you not tell me again all the nice thing you've been telling me before, the time you wanted me to marry you? You've been telling me I was the tallest pygmy in this life, that no other pygmy could be taller past me. You remember? That time you've been love me, eh? So me too, I believe you. Now so I go, I marry you. But just now I be sorry, sorry plenty. Sorry that I marry you, because you make me cry all time. Why you make me cry and feel sad like that? Tell me. I am very good husband for you. Remember, the time I marry you, you've been being small, small, slim, slim, and light, like a dry leaf. You know, remember? So I begin feed you. I kill monkey, I kill elephant in the forest to feed you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I feed you so tay, you become big fat woman, very good woman for me. Uh-huh. But everything it be changing. All you giving me today, only sadness. And now you say you want go back to your family, you want go back to your papa. But you know what? I can tell you something. I been give your papa 8 elephant tusk, big elephant tusk, so that I marry you. And your papa, he been take the tusk, go and sell them to the giant people in the village. And the man himself, your papa, he be too old now. No strong again, no fit kill elephant again. Too old. So if you go back to your papa, he no fit give me my tusk back. Tell me, who go pay? Give me the name of the man who go pay me back my elephant tusk. Ah, you say you get another man, younger than me, and you say nah, he go pay me back. Ah, you hear me this, Tolly? The woman he be bad woman, oh, you be very bad woman. But if the man can pay, you just go away, go. I no one see you again. Go, go, go away. You be bad woman. You be too bad woman. Eh? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Zu guter Letzt wird Jodeln natürlich auch zur Beruhigung eingesetzt, und zwar als Schlaflied bei den Pygmäen oder auch zur Geistervertreibung in Westafrika, wo man sagt, wo ein Jodler den Raum erfüllt, gibt es keinen Platz für einen Dämon mehr, was ich bestätigen kann. Dann übe ich mit euch jetzt noch Einschlafjodeln. Ich hoffe, mit euch jetzt noch es wirkt. Einschlafen. Oh, zwei Lieder vor, und zwar ich spiele euch noch von George Watson, Sleep Baby Sleep von George Watson, und danach My Morphine von Gillian Welch. Auf Wiedersehen und besucht mich in der Jodelschule Kreuzberg, bitte. Tschüss. Auf Wiedersehen und besucht mich in der Jodelschule Kreuzberg. Tschüss. close your bright eyes and pop off with me to you here by your side. So sleep, little one, sleep and fear not, my dear, and pop off with a watch for you while you sleep, my darling. Oh, Welcome to the world. Welcome of delay. Of amazing delay. Singing. Thank you, welcome. Doreen. Welcome, Doreen. Let's play a jingle. Radio 226. Un radio pe care toți îl ascultăm. Mai bun decât Vocea Americii. Mai bun decât Europa Liberă. Mai bun decât Radio Vatican. Radio 226. A radio that everybody listens to. Better than the Voice of America. Better than Radio Free Europe. Even better than Radio Vatican. If we really are experiencing a delay, we're going to have to try and figure out how that's happening. So here's some suitable music in the meantime. Thank you. Welcome. What is that terrible noise? Ja, was soll ich sagen? Es muss man sich schon gut überlegen. Es kommt ja auch gleich doppelt. Also wir sind hier im Studio zu zweit. Doppelt. Wir versuchen jetzt das schon wieder neue Problem zu lösen, das Doppelproblem. So lange gibt's erstmal nichts. Wir üben zusammen. Morgen wird alles geklärt sein. Wir haben auch noch ein ziemlich riesiges Programm vor uns heute. Es gibt noch einen Bericht über das Seminar, über die Biennalen, einen Bericht über den Dokumentarbesuch aus der LMU, ist das jetzt richtig, die Uni, aus München. Ein Interview mit Esra Ersen von Nike Arnold. Heute Abend gibt es einen DJ-Gig von DJ Aberglaube. Das Fräulein Schein kommt und spielt ein Konzert. Amelia Bande spielt ein Musical live mit Gitarre und Keyboard. Und ihren Texten. Ich schalte mich aus. Wir schalten wieder ein. Bis gleich. Tschüss. Ba. Ba. Ba. We're gonna take a small break while I beat my computer into a tiny square.